Teil 2. Nur da die deutschen Brauer freiwillig 100% am Reinheitsgebot festhalten, steht beim deutschen Bier nur drauf Wasser, Malz, Hopfen. Beim Weizenbier Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Während bei ausländischen Bieren, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen, da liest man dann gelegentlich auch Stoffe, die eben nicht dem Reinheitsgebot entsprechen. Aber da muss man schon auf die Suche gehen, denn der Verbraucher hat sich wirklich an das gehalten, was ich Ihnen vorhin vorgelesen habe. Der Verbraucher will das Reinheitsgebot. Das heißt, die ganzen Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes hatten keine wirtschaftlichen Konsequenzen für die bayerischen Brauer? Doch, positiv. Positive? Ja, denn das war die beste Werbung für deutsches Bier und das Reinheitsgebot. Ich kann jetzt nur über den Daumen sagen, aber bevor der Prozess in Luxemburg begann, Anfang der 80er Jahre, weiß nicht, ob 50% der Bevölkerung wussten, was das Reinheitsgebot ist. Aber als das Urteil gesprochen wurde, 1987, da waren es über 90% der Bevölkerung. Selbst solche, die keine Biertrinker sind, die wussten, was das Reinheitsgebot ist. Weil eben immer, wenn der Generalanwalt oder wenn irgendjemand plädiert hat, und es ging ja gegen der Deutschen liebstes Getränk, dann hat es Schlagzeilen in allen Zeitungen gegeben. Aha. Sodass der Prozess zwar nicht gewonnen wurde, aber für den Markt, für unser Produkt war es, ich habe wiederholt gesagt, schade, dass der Prozess nicht noch ein paar Jahre gedauert hat. Wir hätten so viel gar nicht in die Werbung stecken können. Dass der Verbraucher sich auch daran gehalten hat, was er damals bei der Umfrage sagte, dass man sich da das Reinheitsgebot unbedingt erhalten sollte und so weiter. Mhm. Das bestätigt, dass der Import von Bier nach Deutschland nach Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung unter 3% liegt. Ja, und von dem nach Deutschland importierten Bier, von den geringen Mengen, dürften nach meiner Schätzung, das kann ich jetzt nur schätzen, 95% nach dem Reinheitsgebot gebraut sein. Es sind also verschwindend geringe Mengen. 0,00% des Bieres, das in Deutschland, möchte fast sagen, aus Versehen verkauft wird, das nicht dem Reinheitsgebot entspricht. Aha. Wir haben damals gesagt, Reinheitsgebot sollte Mustergesetz für die Lebensmittelgesetzgebung insgesamt werden. Wir stellen fest, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Amerika gehen immer mehr Brauereien dazu über, zumindest eine Sorte mal nach dem Reinheitsgebot zu brauen. In Texas gibt es eine Texas Reinheitsgebot Brewing Company, also eine Brauerei, die sogar das deutsche Wort in ihrem Firmennamen hat. Und ich habe eine ganze Sammlung von Etiketten aus Kanada bis Indien, wo draufsteht, Brewed according to the Bavarian Purity Law.